Hi, friends. Hallo, Freunde. And here come the sobering words of Jesus. Und hier kommen ernüchternde Worte von Jesus. Well, thank God he told us so much, how much he loves us and how much we are intimate and how everything is fine. Gott sei Dank hat er uns so oft gesagt, wie sehr er uns liebt, wie innig wir mit ihm sind und dass alles okay ist. And now he gives us a reminder. Und jetzt gibt er uns eine Erinnerung. Look at this. Schau dir das an. Just remember, Jesus says. Denk daran, sagt Jesus. Just remember, when the unbelieving world hates you, they first hated me. Denk nur daran, wenn die ungläubige Welt euch hasst, hat sie mich zuerst gehasst. You know, I've never understood how Christians who truly live the life of Jesus are worried about what the world thinks about. Ich habe nie verstanden, wie Christen, die wirklich in den Fußstapfen Jesu leben, sich Gedanken darüber machen können, was die Welt über sie denkt. No, we are not of the system of this world. Wir gehören nicht zum System dieser Welt. Jesus said they've hated me, so of course they have to hate you too. And remember that. Jesus sagt, sie haben mich gehasst, da werden sie euch natürlich auch hassen. Denkt daran. You know, I do understand that we will do everything to try to reach people with the love of God and the gospel. Ich verstehe, dass wir alles uns Mögliche tun, um die Menschen mit der Liebe Gottes und dem Evangelium zu erreichen. But we're not going to be politically correct just so that we are not hated. Aber wir sollen nicht politisch korrekt sein, nur um nicht gehasst zu werden. Because Jesus was never politically correct and he was rejected and hated too. Denn Jesus war nie politisch korrekt und er wurde auch abgelehnt und gehasst. But look what's interesting. Doch schau, was interessant ist. It doesn't say remember when the world hates you. It says remember when the unbelieving world hates you. Es heißt nicht, wenn die Welt euch hasst, sondern wenn die ungläubige Welt euch hasst. Because there are many people in this world, they actually have a heart and a desire for God. Denn es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die in der Tat ein Herz und ein Verlangen nach Gott haben. You know, they just never found him because we didn't represent him well or we didn't share him. Sie haben ihn nur noch nicht gefunden, weil wir ihn nicht gut repräsentieren oder nicht über ihn sprechen. But there is an unbelieving world that refuses to accept Christ. Doch es gibt eine ungläubige Welt, die es ablehnt, Christus anzunehmen. And we must not try to make sure that they all love us. Und wir dürfen nicht versuchen, dafür zu sorgen, dass sie uns lieben. So when we are rejected, always just remember Jesus was rejected too. Also wenn du abgelehnt wirst, dann denk daran, dass Jesus auch abgelehnt wurde. And then he says, if you were to give your allegiance to the world, they would love and welcome you as one of their own. Dann heißt es, wenn ihr der Welt gegenüber treu und loyal wärt, würden sie euch lieben und als einen der ihren willkommen heißen. That's a strong statement. Das ist eine starke Aussage. It means that we can choose to be loved or to be rejected by this world. Es bedeutet, dass wir wählen können, ob wir von der Welt geliebt oder abgelehnt werden. They will welcome us as their own if we give our allegiance to them. Sie werden uns als ihresgleichen willkommen heißen, wenn wir ihnen unsere Loyalität geben. But our allegiance belongs to Jesus. Doch unsere Loyalität gehört Jesus. Therefore, of course, people who oppose Jesus, they have to be opposed to us too. Deshalb müssen Menschen, die gegen Jesus sind, natürlich auch gegen uns sein. They can't welcome us as one of their own because we are not. Sie können uns nicht als einen von ihnen willkommen heißen, denn das sind wir nicht. Look what Jesus said, but because you won't align yourself with the values of this world, they will hate you. Jesus sagt weiter, aber weil ihr euch nicht den Werten dieser Welt angleicht, werden sie euch hassen. You know, for many months now I've been thinking about these thoughts. Seit vielen Monaten denke ich bereits darüber nach, that almost everything that Christians do has been basically modeled according to the system of this world. Dass alles, was Christen tun, im Grunde genommen vom System dieser Welt geprägt wurde. In America, they did some marketing research. In Amerika wurden Marktforschungen durchgeführt. Because it has been said that there is about 40% evangelical Christians in America. Weil dort schätzungsweise 40% evangelikale Christen sein sollen. That's a huge market. Das ist ein riesiger Markt. That's over 100 million people. Das sind über 100 Millionen Menschen. So think about this. Denk darüber nach. So people spend a lot of money on marketing research to find out What motivates the Christians? Es wurde also viel Geld dafür ausgegeben, um herauszufinden, was Christen motiviert. How can we reach them? How can we sell them our product? Wie können wir sie erreichen und ihnen unsere Produkte verkaufen? And do you know what the shocking thing was? Weißt du, was das Schockierende war? The shocking thing was that they found out that the values of the Christians are just the same values of the non-Christians. Dass sie herausgefunden haben, dass die Werte der Christen genau die gleichen waren wie die der Nicht-Christen. Think about this. Denk darüber nach. But Jesus made it very, very clear. Jesus machte jedoch sehr, sehr klar. He said, you know, that our values cannot be the values of this world. Dass unsere Werte nicht die Werte der Welt sein können. Don't align yourself with the values of this world. Gleiche dich nicht den Werten dieser Welt an. You know, and I've been thinking about this for so many months now. Darüber denke ich nun schon so viele Monate nach. How we think about education, how we think about family, how we think about finances, how we think about future. Wie wir über Bildung denken. Über Familie, über Finanzen, über die Zukunft. We've got all of that from a system called world. Da haben wir unser Denken aus einem System namens Welt. We must not do that. Das dürfen wir nicht tun. We always have to remember our value system is a different value system. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass unser Wertesystem ein anderes ist. Jesus said, I've chosen and taken you out of the world to be mine. Jesus sagte, ich habe euch ausgewählt und aus dieser Welt genommen, damit ihr mir gehört. You know, the very Greek word for church, ecclesia, means to be called out. Das griechische Wort für Gemeinde, ecclesia, bedeutet herausgerufen. So, please, people. Also, bitte, Leute. Ask the Holy Spirit to search your heart and see what your value system is like. Erlaube dem Heiligen Geist, dein Herz zu durchforschen und dir zu zeigen, wie dein Wertesystem aussieht. Do you get stressed by the same things the world gets stressed by? Bist du von den gleichen Dingen gestresst wie die Welt? Listen, people. Pass auf. Stop listening so much to the news. Listen more to heaven. Hör nicht so viel den Nachrichten zu, sondern mehr dem Himmel. Because we have a different value system. We must never adapt to the value system of this world. Denn wir haben ein anderes Wertesystem und dürfen uns niemals dem Wertesystem dieser Welt anpassen. There has to come a true radical church of Jesus Christ that rises up. Es muss eine wahre, radikale Gemeinde Jesu aufstehen. That understands that I'm not of this system, I'm of a different system, therefore I will be hated by this system. Die versteht, ich bin von einem anderen System und nicht dem der Welt. Deshalb werde ich vom irdischen System gehasst werden. Do you know what makes me very sad? Weißt du, was mich sehr traurig macht? That many Christians are hated by this world because they are religious, not because they are not of this system. Wenn viele Christen von dieser Welt gehasst werden, weil sie religiös sind und nicht, weil sie nicht zu diesem System gehören. There is a big, big, big difference. Da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied. You know, true hungry people will love people who will spread the love of Jesus. Wirklich hungrige Menschen werden diejenigen lieben, die Liebe Jesu verbreiten. You have to understand that. Das müssen wir verstehen. But those who will not bow to the kingship of Jesus or have no desire for God, they will not hate us if we don't accept. They will not love us if we don't accept their values. Doch die sich nicht der Königsherrschaft Jesu beugen wollen und kein Verlangen nach Gott haben, werden uns nicht lieben, wenn wir ihre Werte nicht akzeptieren. We belong to him. Wir gehören zu ihm. So we can't act like we are part of this world. Also können wir uns nicht verhalten, als wären wir Teil dieser Welt. We can't do that. Das können wir nicht machen. So don't worry about the world hating you. Also mach dir keine Gedanken, wenn die Welt dich hasst. Rejoice, because that's what they did with Jesus too. Freue dich, denn das haben sie auch mit Jesus gemacht. See you tomorrow. Bis morgen.